Am 15. Juli 1410 stehen bei Grunwald im Norden Polens die Truppen des Ordens der Brüder vom deutschen Haus St. Marien in Jerusalem, der vereinten Streitmacht des Königs von Polen und des Prinzen von Litauen gegenüber. Die dann folgende Schlacht geht als die Schlacht bei Tannenberg in die Geschichte ein. Sie kennzeichnet den Beginn des Niedergangs eines der mächtigsten Ritterorden des Spätmittelalters, des Deutschen Ritterordens. Die Ursprünge des Deutschritterordens gehen auf die Geschichte der Kreuzzüge zurück. Damals riefen die Päpste die Gläubigen dazu auf, die heiligen Stätten zurückzuerobern, die in muslimischer Hand gefallen waren. Überall in Europa folgten die Ritter diesem Aufruf. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1189. Die Christen waren aus Jerusalem verjagt worden und hatten sich nach Tyros in der Grafschaft Tripolis zurückgezogen, die zum Fürstentum Antiochia gehörte. Mit den Kreuzzügen entstand eine neue und mächtige Ritterschaft, die imposante Festungen wie den Krak des Chevaliers errichtete. Aus Rittern, die im Dienst eines Herrn gestanden hatten, wurden nun Mönche, die Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobten. Es gab damals zwei Ritterorden, die Johanniter und den Templerorden. Bernhard von Clairvaux, der geistige Vater der Kreuzzüge, sah diese christlichen Milizen als Gegenstück zur traditionellen Ritterschaft. Er hat ein lateinisches Wortspiel gebraucht, indem er den Begriff Militia zu Malitia umgewandelt hat, womit das Maliziöse oder Dämonische bezeichnet wird. Ritter, die sich schlagen und prunkvolle Kleidung tragen, sind des Teufels. Die wahren Ritter sind auch wahre Christen und brauchen keine schönen Gewänder. Sie sind ungepflegt, mit langen Haaren und Bärten, aber sie kämpfen für Christus und bilden somit die gute Miliz. Der Mann, der die Christen aus fast dem gesamten Heiligen Land vertrieben hatte, war der Kurde Saladin, der Sultan von Ägypten geworden war. Er hatte mehrere muslimische Völker vereint und sich mit dem Sultan von Syrien verbündet. 1187 brachten sie den Christen in der Schlacht bei Hattin eine vernichtende Niederlage bei und eroberten anschließend Jerusalem. Als der Papst zu einem dritten Kreuzzug aufruft, versuchen einige der entkommenen Christen im Gefolge von Guy de Lusignan, die Stadt Akko zu belagern, die über den wichtigsten Seehafen der Region verfügte. Es gibt jedoch keine verlässlichen Verbindungen nach Europa mehr und die Bedingungen sind schwierig. Die deutschen Ritter waren in einer schwierigen Lage. Es herrschten winterliche Bedingungen und die Vorräte gingen zu Ende. Das Heer der Kreuzritter war geschwächt. Sie litten unter Krankheiten und Hunger. In den mittelalterlichen Heeren gab es noch keine Sanitätsdienste. Für die Versorgung von Kranken und Verwundeten gab es private Hospize, die von Christen betrieben wurden, die ihr Seelenheil durch die Krankenpflege sichern wollten. Vor den Mauern von Akko errichten christliche Kaufleute aus Bremen und Lübeck mit den Segeln ihrer Schiffe ein improvisiertes Feldlazarett. Sie bilden eine deutschsprachige Bruderschaft, aus der in der Folge der Deutsche Ritterorden entstehen wird. Zwei Jahre nach Beginn der Belagerung landen zunächst Philipp August und dann Richard Löwenherz mit dem größten Heer, das jemals für einen Kreuzzug aufgestellt wurde. Trotz ihrer Rivalitäten schließen sich die beiden Könige zusammen und können die Stadt erobern. Auch die Truppen Friedrich Barbarossas erreichen nach und nach Akko. Sie hatten bei der langen Reise auf dem Landweg den Anschluss aneinander verloren. Wurde diese Hospitalgründung am Anfang von Herzog Friedrich von Schwaben, dem Sohn des auf dem Kreuzzug ertrunkenen Kaiser Friedrich Barbarossa. Von daher ergab sich von Anfang an eine starke Bindung an das Deutsche Reich und auch an das staufische Herrscherhaus. Nach der Eroberung von Akko im Jahr 1191 wird im Inneren der Stadt, in der Nähe des Nikolaustores, das Deutsche Hospital errichtet, dessen Bedeutung zunehmend wächst. Aus der Bruderschaft der deutschen Pilger und Ritter entsteht ein Ritterorden, der die Leitung eines Teils der Stadt übernimmt. 1189 wird mit Heinrich Walpott ein erster Hochmeister gewählt. Mit dieser Wahl beginnt die Geschichte des Ordens, der zunächst vom Papst anerkannt werden musste. Innozenz III. Genehmigt die Gründung des neuen Ritterordens problemlos, da seine Macht dadurch ein Stück weiter wächst. Die militärischen und religiösen Ordensregeln der Deutschritter lehnen sich an die der Templer an. Bei der Krankenpflege folgen sie dem Beispiel der Johanniter. Man erkennt sie, wie alle Kreuzfahrer, an ihrem aufgenähten Stoffkreuz. Den ersten großen Aufschwung erlebt der Deutschritterorden unter Hermann von Salza, der 1209 zum vierten Hochmeister gewählt wird. Als einfacher Ritter war er mit diplomatischem und politischem Geschick an die Spitze des Ordens gelangt. Er unterhält enge Verbindungen sowohl zum Papst als auch zum Kaiser und tritt in der Folge immer wieder als Vermittler zwischen diesen beiden Gegenspielern auf. Alle drei Orden haben ihren Sitz in Akko und jeder will seinen Einfluss geltend machen. Auch wenn sie im Kampf gegen die Ungläubigen zusammenstehen, wenn es um die Gunst des Papstes und der christlichen Regenten geht, sind sie Rivalen. Bei diesem Wettstreit ist Hermann von Salza der Geschickteste. Er beschließt, das ehemalige Hospital von Jerusalem zum Sitz des Deutschen Ordens zu machen. Damit weckt er den Zorn der Johanniter, die schon seit dem ersten Kreuzzug in der von den Franken dominierten Welt der Kreuzfahrer einen Hort für deutsche Pilger schaffen wollten. Am deutlichsten wird das Gegeneinander der Ritterorden bei dem Kreuzzug Friedrichs II., den der Kaiser als Gebannter unternimmt, wo nur der deutsche Orden auf seiner Seite steht und Johanniter und Templer gegen ihn sind, genau wie die Kirche im Heiligen Land und der Papst auch. Unter den Regenten, die am Kreuzzug teilnehmen, sticht vor allem Friedrich II. Hervor. Im Februar 1229 kann er aufgrund seiner Verhandlungen mit Sultan Al-Kamil Jerusalem kampflos übernehmen. Mit diesem Erfolg im Rücken lässt er sich in der Heiliggrabkirche zum König von Jerusalem krönen. Die Ritter des Deutschen Ordens sitzen dabei in der ersten Reihe. Hermann von Salza hat ihn davon abgebracht, bei der Krönungszeremonie christliche Elemente einfließen zu lassen. Er wusste, dass sich dadurch das bereits gespannte Verhältnis zwischen dem exkommunizierten Kaiser und Papst Gregor IX. Nur weiter verschlechtert hätte. Jerusalem ist wieder christlich und Friedrich II. Hat bewiesen, dass die Christen des Orients ihre Präsenz im Heiligen Land auch ohne Waffengewalt aufrechterhalten können. Aber er verlässt Jerusalem nur wenig später, und ohne Führung fallen die Christen des Orients den Rivalitäten der Ritter der verschiedenen Königreiche zum Opfer. Hermann von Salza muss seinen Orden unbedingt vor den sich abzeichnenden Konflikten in Sicherheit bringen. Als Lohn für seine Beratertätigkeit erhält er von Friedrich II. Die Burg Montfort, die einige Dutzend Kilometer südlich von Akko auf einem Höhenzug steht. Die Festung wird zum Hauptquartier der Deutschritter. In den Folgejahren rekrutiert der Orden neue Mitglieder und breitet sich vor allem in Europa aus. Nach dem Verlust Akkos im Jahr 1291 ist der Orden gezwungen, das Heilige Land ein Jahrhundert nach seiner Gründung zu verlassen. Das Tätigkeitsfeld des Ordens wird größer und reicht zunehmend über das Heilige Land hinaus. Man geht davon aus, dass es um 1250 etwa 1600 Ritterbrüder gab, ohne die Zahl der Priester und Laienbrüder einzurechnen. Davon waren aber lediglich 400 tatsächlich im Heiligen Land. Ungefähr 600 waren im Baltikum und die restlichen 600 saßen auf Burgen überall in Europa. Das 13. Jahrhundert ist für Europa eine Periode relativer Prosperität. Die Zeit seit dem Jahr 1000 ist von einem Frieden geprägt, der die Expansion der Landwirtschaft, den kulturellen Austausch und den Ausbau der Städte begünstigt. Der religiöse Eifer, der die Kreuzzugsbewegung begleitet, führt auch zum Bau der Kathedralen. Steinmetze, Bildhauer, Gießer, Dachdecker und Baumeister ziehen von Baustelle zu Baustelle. Die Städte überbieten sich beim Bau immer höherer, noch weiter gen Himmel strebender Gotteshäuser. Bezahlt werden diese Bauten von den Gläubigen. Als ein Ort des Gebets, der Zusammenkunft und des Austausches wird die Kathedrale zum Symbol der wiedererlangten Macht der Städte. Die Ritterorden profitieren ebenso wie die religiösen Orden von den Spenden. Von den Rittern wird erwartet, dass sie die Grenzen der christlichen Welt schützen. Von Osten her fallen regelmäßig Nomadenstämme aus Asien ein. Im Süden drohen die Araber. In diesem Klima kommt Hermann von Salza auf den Gedanken, einen eigenen christlichen Staat zu gründen, der von den Deutschrittern entsprechend der Ordensregeln regiert wird. Die Systematik ist überall dieselbe. kleines christliches Gebiet am Rande eines Staates mit Heidenkampf verbunden und der Möglichkeit, über die Grenze in das Heidenland hinaus vorzugehen und daraus ein Territorium zu bilden. Eine entsprechende Gelegenheit bietet sich 1211, als König Andreas II. Von Ungarn die Deutschritter zur Hilfe ruft, um die Ostgrenze seines Reichs gegen die Kiptschaken zu verteidigen. Dieser muslimische Volksstamm bedrängte die Völker Transsilvaniens fortlaufend. Die Deutschritter agieren hier als private Miliz, als Söldnertruppe mit dem Auftrag, die Verteidigung des ungarischen Königreiches zu gewährleisten. Als Gegenleistung erhalten sie einen kleinen Teil des Reichsgebietes. Bald geht eine ganze Region in den Besitz des Ordens über. Ihr schützt meine Grenzen und ich gebe euch dafür ein kleines Stück meines Königreichs. Das hat anfänglich ganz gut funktioniert, aber dann gab es Probleme. Die Deutschritter wollten auf diesen Ländereien ihre eigenen Herren sein und haben sich Rechte herausgenommen, die ihnen nicht zustanden. Als kriegserprobte und gut organisierte Ritter versahen sie ihr Land mit einer Reihe kleiner Befestigungsanlagen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Dabei haben sie die Gelegenheit genutzt, um ihr Gebiet ein wenig zu erweitern. Sie gründen Kronstadt, das heutige Brașov in Rumänien. Um den Bestand ihrer Bauten auf lange Zeit zu sichern, verwendeten sie Stein als Baumaterial. Die Steinbauweise war jedoch ein Privileg der Königsmacht und nur für königliche Bauten vorgesehen. Bei ihrer Ankunft auf ungarischem Reichsgebiet hatten die Deutschritter den Plan, dort einen völlig unabhängigen Ordensstaat zu errichten. Sie wollten nicht nur von der örtlichen Kirche, sondern auch von den politischen Machthabern unabhängig sein. Hermann von Salza nutzt seine Beziehungen zu Papst Gregor IX. Und erreicht, dass die vom ungarischen König überlassenen Ländereien direkt der Herrschaft Roms unterstellt werden. Damit ist ein erster Schritt zur Kontrolle durch den Orden getan. Für Andreas II. Ist das ein Schritt zu viel. Er wendet sich an die ungarischen Bischöfe, um seinerseits die päpstliche Gerichtsbarkeit anzurufen. Das vom Papst einberufene Tribunal gibt dem König von Ungarn in allen Belangen Recht. Es bestätigt, dass die Deutschritter nicht nur mit ihren Steinbauten geltende Privilegien missachtet haben, sondern auch dem König von Ungarn jegliche Unterordnung verweigern wollen. Trotz dieses Urteils vertritt der Papst die Meinung, die Ordensritter sollten weiterhin auf ungarischem Gebiet bleiben. Für König Andreas II. Und den Prinzen Bela ist das nicht akzeptabel. Bela. 1225 werden die Deutschritter gezwungen, Ungarn zu verlassen. Für Hermann von Salza ist der Traum vom unabhängigen Staat zunächst in die Ferne gerückt. Und er muss wieder ganz von vorn anfangen. Die von den Deutschrittern hinterlassenen Bauten werden nach und nach von Bauern und Händlern in Beschlag genommen. Dorfgemeinschaften und städtische Magistrate kümmern sich nun um den Erhalt dieses in Europa einzigartigen Netzwerks befestigter Domänen. Den Deutschrittern offenbart sich bald eine neue Möglichkeit, in den Besitz von Land zu gelangen. Polen ist von inneren Spannungen als auch von Übergriffen heidnischer Preußen geschwächt, die seine Nordgrenze bedrohen. Wie zuvor Andreas II. Von Ungarn braucht Konrad von Masowien ein Heer, um die Grenzen seines Herrschaftsgebietes zu sichern. Er träumt von einem wiedervereinten Polen und will seinen Sitz in Krakau nehmen, der historischen Hauptstadt des Königreichs. Das politische Interesse der polnischen Fürsten war allein auf das Königreich Polen gerichtet, das in 4 oder 5 Teile gespalten war. Sie hatten nicht die Absicht, das Land der Preußen zu erobern. Wenn also ein Ordensheer, das zum Schutz Masowiens geholt wurde, sich bei dieser Gelegenheit preußischen Territoriums bemächtigte, wäre das nicht weiter tragisch. Zwischen Polen und den Deutschrittern bestand fast 100 Jahre lang ein sehr gutes Verhältnis. Erst in der Folge gab es Probleme. Als Lohn für die geleisteten Sicherheitsdienste übereignet Konrad von Masowien Hermann von Salza das Kulmerland. Die Bedingungen der Übereignung werden in einem Vertrag festgehalten, den der Herzog unterzeichnet. Das Originaldokument ist verschollen, es gibt lediglich noch Abschriften. Manche Historiker zweifeln an der Echtheit des Textes. Ich persönlich halte ihn für echt. und Konrad von Masowien hat ihn unterzeichnet, obwohl er dazu nicht verpflichtet gewesen wäre. Ich denke, dass der Orden Rechtsgelehrte mit der Abfassung beauftragt hatte, die den Deutschrittern einen perfekten Vertrag vorlegen wollten, der jeden Aspekt berücksichtigte und ihnen sämtliche möglichen Rechte in diesem Gebiet einräumte. Hermann von Salza hat aus den misslichen Erfahrungen in Ungarn gelernt. Diesmal muss der Orden als legaler Souverän der von ihm eroberten Gebiete bestätigt werden. Diese Souveränität kann jedoch nur der Papst gewähren. Daraufhin wurde 1234 ein päpstliches Privileg in Rieti ausgestellt. Und jetzt ließ sich 1235 der Deutsche Orden noch von Kaiser Friedrich II. Eine Goldbulle, eine Urkunde also mit einem goldenen Siegel ausstellen, die aber rückdatiert wurde auf 1226, auf den Hoftag, auf dem das Preußenunternehmen zum ersten Mal besprochen war. Nach dem Chronisten und Priesterbruder des Ordens Peter von Duisburg hat Hermann von Salza zunächst drei Ritter zur Erkundung der neuen Gebiete ausgesandt. Er berichtet weiter, dass die erste Handlung der Deutschritter darin bestanden habe, einen Baum als Wachturm auszubauen. So geht für Hermann von Salza am Ende seines Lebens doch noch der große Traum in Erfüllung. Er hat seinem Orden ein Land verschafft, über das er regieren kann. Sie haben an der Weichsel mehrere Befestigungsanlagen errichtet, die ihnen als Basis für die Eroberungszüge und gleichzeitig zur Verteidigung gegen die Angriffe preußischer Stämme dienten. Nachdem sie die Ostsee erreicht hatten, sind sie an der Küste weiter nach Osten vorgerückt und haben zwischen Balga und Königsberg Festungen errichtet. Der Orden besetzt das gesamte preußische Land. Bei ihrem Vormarsch nach Norden verbünden sich die Deutschritter mit einem anderen Kreuzfahrerorden, dem der Schwertbrüder. Die vereinigten Truppen ziehen gemeinsam ostwärts, bis ihnen im April 1242 das gewaltige Heer des russischen Fürsten Alexander Newski Widerstand leistet. Auf dem zugefrorenen Peipussee treffen die beiden Heere aufeinander. Alexander Newski ist aus dieser Schlacht als Held hervorgegangen und wurde in der Folge zu einer mythischen Figur, die der sowjetische Regisseur Sergei Eisenstein in dem von Stalin in Auftrag gegebenen Film verewigt hat. Die russischen Heere bringen den Deutschrittern eine vernichtende Niederlage bei. Der Vormarsch nach Osten ist beendet. Der Deutschritterorden zieht sich daraufhin wieder nach Westen zurück, auf das Gebiet nördlich des Königreichs Polen, das auf Betreiben des Herzogs Ladislaus Ellenlang langsam zurück zur Einheit findet. Zum Zeichen dieser neuen Epoche bezieht er Schloss Wawel in Krakau, die historische Residenz der polnischen Könige. 1308 folgt er dem Beispiel seines Vorgängers Konrad von Masowien und wendet sich an die Deutschritter. Diesmal gilt es, die deutschen Truppen des Herzogs von Brandenburg zu vertreiben, die Danzig besetzt haben. Die Deutschritter führen diesen Auftrag aus, nehmen dann aber angebliche Differenzen über die ihnen zustehende Entlohnung zum Vorwand, die Besatzung des Schlosses niederzumachen und sich selbst der Stadt zu bemächtigen. Sie besetzen Danzig und erobern innerhalb eines Jahres ganz Pommern. Ab diesem Augenblick sind die Deutschritter für Polen zu einer Gefahr geworden. Mit diesem Vorgehen hat der Orden seine Stärke bewiesen. Er beginnt mit der Schaffung eines regelrechten Staates, eines Herrschaftsgebietes mit einer gemischten Bevölkerung aus Deutschen, Preußen und Polen, die teils christlich und teils heidnisch sind. Hauptstadt des Kreuzfahrerstaates wird Marienburg und die Deutschritter erbauen dort eine der größten Burganlagen des europäischen Mittelalters. Hermann von Salzas Traum hat sich erfüllt. Im 14. Jahrhundert zwingen die Deutschritter den ansässigen Bevölkerungsgruppen eine völlig neue Staatsform auf, an deren Spitze der Hochmeister steht, dessen Macht jedoch keinesfalls absolut ist. Der Hochmeister wird von einem 13-köpfigen Ordenskapitel auf Lebenszeit gewählt. Er ist Oberhaupt des Deutschen Ordens und fortan auch Oberhaupt eines Staates, dessen Geschicke er über die Institution eines Generalrats lenkt, den man als die eigentliche Regierung bezeichnen kann. Der Generalrat besteht aus 5 sogenannten Großgebietigern. Der Großkomtur hat die Aufsicht über den Ordensschatz. Dem Ordensmarschall untersteht das Heer. Der oberste Trapier ist für die Verwaltung zuständig. Der Ordenstressler verwaltet das Finanzwesen. Und der Großspittler wacht über die Krankenpflege und das gesamte Spitalwesen. Der vom Deutschen Orden auf preußischem Boden errichtete Staat war in Europa allgemein anerkannt. Er verfügte über eine ständische Struktur, in der die entscheidenden Verwaltungsfunktionen nur von Ordensmitgliedern ausgeübt werden konnten. Das heißt jedoch nicht, dass die politischen Eliten der Städte und führende Ordensritter vom politischen Leben ausgeschlossen wurden. Der Generalrat regelt das Leben auf dem gesamten Staatsgebiet, konsultiert dabei aber, wie in Europa üblich, auch das Stadtbürgertum und den preußischen Adel. Die Deutschritter haben teilweise sehr moderne Strukturen geschaffen. Sie hatten die vollständige Kontrolle über ihr Staatsgebiet und ihre Grenzen waren gut gesichert. Ihr Territorium war durch ein System von Burgen, sogenannten Kommenden, in einzelne Verwaltungseinheiten unterteilt. Sie hatten ein eigenes Postwesen mit speziell dafür vorgesehenen Pferden, das in ganz Europa für seine Effizienz berühmt war. Um die Kommunikation zwischen den Kommenden und innerhalb des gesamten Herrschaftsgebiets zu gewährleisten, hat der Orden einen Postdienst eingerichtet, dessen Pünktlichkeit in Europa einmalig ist. Innerhalb von 2 Tagen können Nachrichten von einem Ende des Landes zum anderen übermittelt werden. Dieser frühe Postdienst ermöglicht der Verwaltung eine zu dieser Zeit einmalige Effizienz. Der Orden prägt eigene Münzen, die im gesamten Herrschaftsgebiet gültig sind. Die Finanzierung der Verwaltung wird durch eine Wechselsteuer gesichert. Die Staatsmacht kann sich somit auf eine gesunde Finanzlage stützen, während sich die europäischen Monarchen im Westen bei ihrem Streben, souveräne Staaten zu schaffen, schwer verschulden. Für Westeuropa beginnt eine Periode der Regression. Der Deutschordensstaat bleibt davon unberührt. Der Deutsche Orden hat auch Handel betrieben, vor allen Dingen Getreide über den Großschäfer der Marienburg und Getreidehandel und Bernsteinhandel vor allen Dingen über den Großschäfer von Königsberg. Der Bernstein ging vor allen Dingen nach Lübeck bzw. Brügge zu den Bernsteindrehern, die dort Paternoster hergestellt haben. Die Städte des Ordensstaats sind Mitglieder der Hanse, einer Vereinigung von Handelsstädten. Auf Seiten des Ordens handeln die preußischen Kaufleute europaweit mit Holz und Getreide bis nach Flandern und in den Mittelmeerraum. Im gesamten Herrschaftsgebiet entsteht ein Stadtbürgertum. Danzig wird zum größten Hafen der Ostsee. Das Land verfügt über tausende von Seen, die Fisch im Überfluss liefern. Es gibt Obst und auch exotische Gewürze sind erhältlich. Die Kochkunst entwickelt sich und die Gerichte, ob Fleisch oder Wild, werden raffinierter. Laut der Legende wurde der einzige Raub, der jemals in diesem Staat stattfand, von Köchen begangen. Um an die Schatztruhe des Ordens zu gelangen, sollen sie die Küchendecke durchbrochen haben. Die Mahlzeiten werden nach klösterlicher Sitte im Refektorium eingenommen. Die Ordensbrüder sitzen an langen Tischen nebeneinander, während aus der Bibel vorgelesen wird. Es wird noch mit den Fingern gegessen und man trinkt Wasser oder das vor Ort gebraute Bier. Bisweilen gibt es auch deutschen oder italienischen Wein. Die Bauwerke der Deutschritter sind äußerst durchdacht. Sie haben eine Fußbodenheizung entwickelt, die mit Warmluft betrieben wird. Frisch und Abwasser werden getrennt. Und auch das System der Toiletten ist neu. Den Weg zum Örtchen weist ein Teufel, der gerade sein Geschäft verrichtet. Denn die Toiletten werden an einer Stelle des Gebäudes eingerichtet, wo sie das Wohlbefinden der Bewohner möglichst wenig stören. Dieses Bemühen um Hygiene war damals eher unüblich. Die Befestigungsanlagen sind sich alle sehr ähnlich. Unter anderem wollte der Hochmeister des Ordens dadurch weithin seine Macht demonstrieren. Bald entstehen überall Burgen, die Wohnraum für die Ritter und Räumlichkeiten für die Verwaltung bieten. Sie bestehen in der Regel aus 4 unabhängigen Flügeln, mit einem Turm an jeder Ecke und einem 5. höheren Turm als Bergfried. Die Dächer überkragen die Fassaden, um die Einnahme der Gebäude zu erschweren. Die gesamte Architektur, einschließlich der religiösen, folgt dem Prinzip der Befestigungsanlage. Die Innenhöfe spielen dabei eine Rolle, da man nur über sie in einen jeweils anderen Gebäudeteil gelangen kann. Der Orden rekrutiert aus dem gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ausschließlich Angehörige des Adels, die mindestens 4 Generationen Adelszugehörigkeit nachweisen können. Bei der Aufnahme muss das Mönchsgelübde abgelegt und der Schwur geleistet werden, die Feinde des Christentums zu bekämpfen. Es gab damals in Königsberg eine Art Institution, eine Nachahmung der legendären Tafelrunde. Es handelte sich um eine Ehrentafel, deren Plätze verdienten Kämpfern vorbehalten waren. Das Bankett fand in Anwesenheit des Hochmeisters des Deutschordens statt, und für die Anwesenden war es eine große Ehre, von ihm in Königsberg oder Marienburg empfangen zu werden und an dieser Tafel Platz nehmen zu dürfen. Die gesamte Ritterschaft Europas schaut zunehmend auf diesen Staat, der die Ideale ihrer Gesellschaft so deutlich verkörpert. Man trifft sich dort, um Feste zu feiern und Beutezüge zu unternehmen. Dabei kommt es auch zu Übergriffen auf heidnisches Gebiet. Und die Deutschritter sprechen eine deutliche Mahnung aus an alle, die versucht sein könnten, ihre Macht in Frage zu stellen. Der künftige Heinrich IV. Von England ist dort ebenso anzutreffen wie Graf Jean de Boucicault, einer der schillerndsten Vertreter der mittelalterlichen Ritterschaft. Dieser wird schließlich als Marschall von Frankreich in der Schlacht von Azincourt von den Engländern gefangen genommen. Große Schlachten, bei denen sich zwei Heere gegenüberstehen, waren im Mittelalter eher selten. Viel häufiger kam es zu kleineren Einzelattacken und Raubzügen, bei denen etwa eine Burg überfallen, ein Dorf niedergebrannt, Bauern getötet wurden. Der Orden heißt auch reuige Sünder willkommen, die für ihre Taten büßen wollen. Sie können an der Seite der Deutschritter gegen die Heiden aus dem Norden kämpfen und die brutale Tradition der Kreuzzüge fortsetzen. Und sind dann normalerweise entweder im Sommer oder im Winter, meistens im Winter, wenn die Flüsse gefroren waren, oder im Sommer, wenn es sehr trocken war, sind sie ausgezogen von Ragnit aus durch die sogenannte Wildnis. In 2 oder 3 Tagesreisen kamen sie dann in das litauische Land und haben dort meistens nur geraubt. Die Schwierigkeit bestand darin, das geraubte Gut, das Vieh, die Menschen so schnell wieder zurückzutransportieren in das sichere Königsberg oder sichere Ragnit, dass die litauischen Verbände sie nicht überwältigen konnten. Aber 1386 ändert sich das Kräfteverhältnis zwischen den Deutschrittern und ihren Nachbarn grundlegend. Der bedeutende polnische Chronist Jan Długosz hat die Ereignisse aufgezeichnet. Die Geschichte beginnt damit, dass der im Sejm vertretene polnische Adel Hedwig von Anjou zur neuen Herrscherin bestimmt. Im Juli 1386 wird sie mit dem litauischen Großfürsten Jogaila vermählt, der seinerseits vom Adel zum König Polens designiert wird. Durch diese Heirat wurde Litauen christianisiert und zählte nun zum Kreis der christlichen Staaten. Gegen die Heiden vorzugehen ist kein Problem. Schwieriger ist es, einen Krieg gegen Christen zu rechtfertigen. Die Deutschritter wollten ihren Kampf gegen die Litauer fortsetzen und haben behauptet, Jagiello ist gar kein richtiger Christ, er gibt sich nur den Anschein. Auch Fürst Witold und die anderen Fürsten der Region haben sie gleichermaßen beschuldigt und gesagt, wir haben es mit Heiden zu tun, das sind keine wahren Christen und deshalb können wir den Krieg fortsetzen. 1409 kommt es zum Aufstand in einem Teil Litauens, den der Orden für sich beansprucht. Das nunmehr katholische Litauen unterstützt die Aufständischen, da es dieses Gebiet als sein Eigentum betrachtet. Polen bietet dem neuen litauischen Verbündeten heimlich Hilfe an. Der Deutschorden hat inzwischen einen neuen Hochmeister gewählt. Ulrich von Jungingen ist ein Kämpfer und plädiert dafür, der neu entstandenen Allianz zwischen Polen und Litauen unbeugsam entgegenzutreten. Die Spannung zwischen beiden Staaten steigt. Erzbischof Nikolaus Kurowski wird von den Polen nach Marienburg entsandt, um den Hochmeister zu warnen. Nach der Chronik des Jan Długosz soll er ihm Folgendes gesagt haben. Hochmeister, ihr solltet wissen, dass wir einen Einmarsch in das mit uns verbündete Litauen nicht dulden werden. Wir werden sonst dasselbe in Preußen tun. Die Antwort des Hochmeisters war deutlich. Wenn dem so ist, greife ich lieber den Kopf an als die Glieder und eher Städte und Dörfer als öde Landstriche. Ulrich von Jungingen hat Polen den Krieg erklärt. Die preußischen Truppen überschreiten die Grenze, marschieren in Polen ein und verwüsten Burgen und Dörfer. König Jagiello startet einen Gegenangriff, kann dabei jedoch lediglich die Stadt Bromberg zurückerobern. Bei ihren Versuchen, den Konflikt mit dem Deutschen Orden vor Ausbruch eines Krieges diplomatisch beizulegen, fanden Polen und Litauer kaum Unterstützung. Mitteleuropäische Herrscher wie die Könige von Böhmen und Ungarn, der Kaiser des Römischen Reiches deutscher Nation oder die pomeranischen Fürsten standen sämtlich auf Seiten des Deutschen Ordens. In beiden Lagern gibt es fieberhafte diplomatische Aktivitäten. In allen Teilen Europas sind Gesandte unterwegs, um Allianzen zu knüpfen, die für den Ausgang des bevorstehenden Krieges entscheidend sein können. Der Deutsche Orden sichert sich die Unterstützung des ungarischen Königs Sigismund von Luxemburg, der seine Truppen an der Grenze zum Königreich Polen sammelt. In beiden Ländern ist die Metallverarbeitung auf einem hohen technischen Stand und die Werkstätten müssen Schwerter, Schilde, Lanzen, Armbrüste und auch Kanonen liefern. Jeder Staat verfügt über ein eigenes Spionagenetz, um die Kriegsvorbereitungen und Pläne des gegnerischen Lagers zu erkunden. Bei diesem Spiel gewinnen die Polen die Oberhand. Im Dezember 1409 fand in Brest-Litowsk ein Geheimtreffen zwischen König Ladislaw Jagiello, Großfürst Witold und dem Kanzler der Krone Nikolaus Traba statt. Bei diesem Treffen wurde der Plan für den Feldzug von 1410 beschlossen. Der Plan sieht mehrere zeitgleiche Angriffe polnischer und litauischer Truppen auf preußischem Territorium vor, die verhindern sollen, dass die Ordensritter das eigentliche Ziel des Manövers erraten. Die Festung Marienburg, Herz- und Regierungszentrale des Deutschen Ordens. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die polnischen und litauischen Verbündeten zunächst ihre Truppen zusammenführen und dann die Weichsel überqueren. Hierfür haben die Polen den heimlichen Bau einer mobilen Brücke vorgesehen, die im Wald verborgen wird und erst im letzten Moment zum Einsatz kommt. Den ganzen Winter hindurch wird unter Anleitung des Meisters Jarosław an diesem 500 Meter langen Bauwerk gearbeitet, auf dem 20.000 Reiter den Fluss überqueren sollen. Im Juni 1410 bricht der Krieg aus. Preußen wird an mehreren Stellen von polnischen Truppen angegriffen. Der Hochmeister wird von den Ereignissen völlig überrascht. Ohnmächtig muss er den Angriffen zusehen, deren Logik er noch nicht durchschaut. Dann wird er von seinen Aufklärern informiert, dass die Angreifer die Weichsel überquert haben. Er weiß jetzt, dass ihr eigentliches Ziel Marienburg im Herzen seines Staates ist. Jan Dwugosz berichtet. Als der König von Polen mit seinem Heer und seinen Kriegsmaschinen an die Weichsel gelangt war, überquerte er die wunderbare Brücke, die auf einem Schiff aufgelegt war. Jetzt beschließt der Hochmeister ebenfalls, seine Truppen in die Schlacht zu werfen. Beide Heere folgen einer Strategie der mobilen Kriegsführung. Sie bleiben in Bewegung und verlagern sich ständig. Man kann die Truppenbewegungen der Polen wie auch der Deutschritter im Vorfeld der Schlacht von Tannenberg sehr gut nachvollziehen. Die Polen folgen ihrem Plan und marschieren nach der Vereinigung ihrer Truppen Richtung Marienburg. Zuvor müssen sie jedoch noch die Drewenz queren. Die Deutschritter waren mit einem gewissen Weitblick ausgestattet und hatten die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass Jagiello die Drewenz in Richtung Marienburg überqueren würde. Sie sahen auch voraus, dass der Übergang bei Kauernick erfolgen musste, da es dort eine Furt gab. Die Deutschritter haben dann im Juni, noch vor Ausbruch des Krieges, diesen Ort befestigt. Die Chronik berichtet, dass die polnische Vorhut bei Erreichen der Drewenz zufällig auf die Vorposten der Deutschritter gestoßen ist. König Jagiello weiß nun, dass die Deutschritter den Weg über den Fluss blockieren und entscheidet sich zur Änderung seiner Pläne. Er kehrt mit dem gesamten Heer um und bemächtigt sich in einem Blitzmanöver der Stadt Gildenburg. Dadurch öffnet sich ihm durch eine schmale Passage zwischen zwei Seen der Weg nach Marienburg. Beim Kampf um die Stadt kommt es zu Bränden. Der Feuerschein verrät den Truppen der Deutschritter die Position von Jagiellos Heer. Der Hochmeister entscheidet sich, mit seinen Truppen gegen ihn anzutreten. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli bricht der Hochmeister um Mitternacht herum mit seinem gesamten Heer in Richtung Tannenberg auf. Nach einem Marsch von rund 24 Kilometern stehen sie gegen 8 Uhr morgens unweit der polnischen Truppen, die völlig ausgeruht sind. Jagiellos Heer hatte die Nacht überruhen können. Jetzt treffen seine Männer ihre letzten Vorbereitungen in der Kühle des Waldes. Die Deutschritter waren die ganze Nacht marschiert und stehen jetzt in der offenen Ebene. In beiden Lagern wird um den Sieg gebetet. Jagiello, dessen Truppen im Schatten stehen, will noch warten, bis die Sonnenhitze das Heer der Gegner weiter schwächt. Dann kommt es zur gewaltigsten Schlacht, die das christliche Europa bislang gesehen hat. In der Ebene von Grunwald treffen 20.000 polnische Reiter und 10.000 Litauer auf annähernd 20.000 Mann des Deutschen Ordens. Die beiden Heere stehen sich gegenüber. Die Polen auf dem linken und die Litauer auf dem rechten Flügel sind in mehreren Reihen gestaffelt und verfügen über Reservetruppen. Ulrich von Jungingen entsendet zwei Boten. Der Chronik zufolge ließ Jagiello ihm folgende Antwort zukommen: Ich warte, bis Gott mir den richtigen Zeitpunkt nennt. Und das war eine sehr erfolgreiche Propaganda, denn der polnische König konnte nun sagen, dass er mit Gott übereinstimme und dass Gott ihm das Schlachtfeld übergeben habe und auch den Sieg übergeben habe. Und das knüpft an eine augustinische Lehre des Gottesurteils auf dem Schlachtfeld. Als die Sonne am höchsten steht, wirft Jagiello zuerst die litauischen Reiter in die Schlacht. Der Angriff ist heftig. Aber die Kanonen des Deutschen Ordens geben eine mörderische Antwort. Dass diese litauischen Pferde, diese litauischen Reiter nach vorne geprescht sind, aber dann zum Sammeln wieder zurückgenommen worden sind, das ist von der Seite des Ordens als Flucht ausgelegt worden. Die Reihen des Ordens haben sich gelöst in der Verfolgung dieser litauischen Reiter, und in diese aufgelöste Flanke konnte dann vom polnisch-litauischen Heer hineingestoßen. Die Truppen des Ordens haben die Verfolgung der litauischen Truppen aufgenommen, und für die polnischen Truppen besteht die Gefahr, in die Zange zu geraten. Um nicht eingekesselt zu werden, starten die Polen einen Angriff auf die Kavallerie des Deutschordens. Bei dem heftigen Zusammenstoß bemächtigen sich die Deutschritter der polnischen Fahne und rufen den Sieg aus. Aber die Schlacht ist noch nicht beendet. Die polnischen Reiter greifen unermüdlich weiter an. Schließlich gewinnen sie die Oberhand und erobern ihre Fahne zurück. In einem weiteren Manöver sammelt der Hochmeister seine Truppen und stellt sie für einen letzten Angriff neu auf. Der Erfolg bleibt aus. Die Deutschritter werden eingekesselt und der Hochmeister sowie zahlreiche hohe Würdenträger des Ordens finden den Tod. Ein Kundschafter trägt die Nachricht von der Niederlage des Deutschritterheeres zur Marienburg, die ohne Soldaten und Waffen jetzt schutzlos ist. Erst nach 3 Tagen ist das polnisch-litauische Heer dann aufgebrochen, um die Marienburg einzunehmen, also das Zentrum der Ordensherrschaft. Diese Ruhepause auf dem Schlachtfeld war sicherlich ganz entscheidend dafür, dass der Orden die Marienburg stärker befestigen konnte, mehr Truppen noch hineinholen konnte, um einer solchen Belagerung standzuhalten. Während die Überlebenden in völliger Auflösung nach Marienburg flüchten, wird Heinrich von Plauen, einer der Befehlshaber der Ordensritter, der nicht an der Schlacht teilgenommen hatte, in die Stadt gerufen. Angesichts der völligen Niederlage des Heeres übernimmt er das Kommando und organisiert die Verteidigung der Hauptstadt. In der Nacht treffen die ersten polnischen Soldaten ein. Vor den Mauern der Stadt beginnt eine Schlacht. Viertausend Verteidiger der Burg stehen dem Heer König Jagiellos gegenüber. Sie kämpfen bis zum Äußersten und die polnischen Verluste sind schwerer als auf dem Schlachtfeld von Grunwald. Nach 2 Monaten heben die Polen die Belagerung auf. Ein Jahr nach der Schlacht bei Tannenberg wird 1411 zwischen Polen und dem Deutschen Orden der Frieden von Thorn ausgehandelt, dessen Bedingungen für die Deutschritter nicht allzu harsch ausfallen. Außer der Zahlung einer Geldsumme müssen sie einige ihrer Gebiete abgeben, aber nicht so viele, wie Polen ursprünglich verlangte. Das beweist, dass trotz der schweren Niederlage der Deutschritter Polen nicht über genügend Kräfte verfügte, um dem Orden härtere Friedensbedingungen zu diktieren. Man kann diesen Frieden letztlich fast als Kompromiss bezeichnen. Die Schacherei um Ländereien ändert nichts daran, dass der ab jetzt vom vereinten polnisch-litauischen Königreich umschlossene Ordensstaat verwundbar bleibt. Im November 1414 wird das Konzil von Konstanz einberufen. Es soll dem Schisma ein Ende setzen, das damals die Westkirche spaltet. Die Bischöfe müssen über die Gebietsstreitigkeiten zwischen Polen und dem Ordensstaat entscheiden. Beide Lager bringen ihre Argumente vor. Der Dominikaner Johannes von Falkenberg vertritt dabei den Deutschen Orden und beschuldigt den König von Polen, sich nicht wie ein katholischer Herrscher zu verhalten. Die Beschuldigung wiegt schwer und erregt das Missfallen eines Teils der Bischöfe. Das Inquisitionsgericht wird angerufen und verurteilt Johannes von Falkenberg wegen seiner Äußerungen, die man als verleumderisch ansieht. Die Deutschritter haben eine diplomatische Niederlage erlitten. Im Februar 1454 kommt es zu einer Erhebung des Preußischen Bundes gegen den Deutschen Orden. Mit überwältigendem Erfolg. Ein Großteil der Ordensburgen wird von preußischen Bürgern oder Rittern eingenommen. Der polnische König Kasimir IV. Jagiello nahm in der Folge bedenkenlos das Angebot der preußischen Staaten an, den deutschen Ordensstaat dem Königreich Polen einzugliedern. Der Aufstand der Preußen löst einen Bürgerkrieg aus, der erst nach 13 Jahren enden wird. Da der Orden sämtliche finanziellen und militärischen Ressourcen verloren hatte, konnte er die tschechischen und schlesischen Söldner in seinen Diensten nicht mehr bezahlen. Ulrich Czerwonka, der böhmische Stadthauptmann von Marienburg, hat sich dann mit den Kommandanten anderer Burgen und Städte besprochen und sie haben gedroht, man werde alle an König Kasimir Jagiello verkaufen, wenn der Sold weiter ausbliebe. 1457 muss der Hochmeister schließlich seine Burg verkaufen, um die Söldner zu bezahlen, die ihm seinen verbliebenen Machtbereich sichern sollen. Er gibt Marienburg auf, obwohl es niemals erobert worden war. Königsberg wird die neue Hauptstadt der rechtlich noch unter der Herrschaft des Ordens verbliebenen Bürger und Bauern in den Städten und Dörfern. Mit seinen Ländereien und Bauwerken verliert der Orden auch die Autorität über eine Bevölkerung, die nicht weiter von Ordensbrüdern regiert werden will. Der Krieg mit Polen und Litauen und die Entschädigungszahlung für den anschließenden Frieden haben den Orden finanziell ruiniert. Für die Bevölkerung ist die allzu lang aufgezwungene militärische Ordnung unerträglich geworden. Eine Lösung zeichnete sich erst 1525 ab, als der damalige Hochmeister Albrecht von Hohenzollern sich der lutherischen Lehre anschloss und in der Folge den Orden säkularisierte. Preußen wurde lutherisch. Herzog Albrecht erkannte die Oberhoheit der polnischen Krone an und wurde zum Vasallen Polens. Damit endet die 300-jährige Geschichte des Deutschen Ordens, der sich fortan wieder der Aufgabe zuwendet, aus der er hervorgegangen war, der Nächstenliebe. Auch heute noch sind seine Mitglieder diesem Ideal verpflichtet. Echte Ritterschaft kennt nicht nur die zeitgebundene Form des Schwertkampfes, die vergangen ist, vielmehr ist der Einsatz für das Reich Christi, der Schutz der Wehrlosen, die Hilfe für Bedrängte, Verachtete und Notleidende, die eigentliche Haltung des ritterlichen Menschen. Dies suchen die Brüder und Schwestern und Laienmitglieder des Deutschen Ordens, getreu dem Ordensmotto Helfen und Heilen gemeinsam zu verwirklichen. Dass von den deutschen Ordensrittern mehr als 200 Jahre regierte Herrschaftsgebiet